50 languages. 82. 82. Vergangenheit 2. Vergangenheit 2. Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du einen Krankenwagen rufen? Musstest du den Arzt rufen? Musstest du den Arzt rufen? Musstest du die Polizei rufen? Musstest du die Polizei rufen? Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Telefonnummer? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Verstand er dich? Er konnte mich nicht verstehen. Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Warum konntest du nicht pünktlich kommen? Warum konntest du den Weg nicht finden? Warum konntest du den Weg nicht finden? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Warum konntest du ihn nicht verstehen? Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste das Radio ausschalten. Ich musste das Radio ausschalten.